Um Tischmanieren, Esskultur und eine historische Schau unserer Kulinarier geht es im heutigen Radio-Essay. Er frisset entsetzlich, so nennt Frank Schürer seine Spurensicherung im Dickicht des Geschmacks. Also auch Johann Wolfgang von Goethe machte durch schlechteste Tischmanieren auf sich aufmerksam. Das behauptet zumindest Jean-Paul, wenn er nach seinem Besuch beim großen Bruder dessen Essverhalten als entsetzlich beschreibt. Nun ist Goethe nicht irgendwer und sein Besucher auch nicht. Das gibt der Aussage ihr Prädikat und ihre Folgen. Wenn ein Künstler, Beamter und doch auch Mensch von so überragendem Rang in dieser Weise schweinisch auffällt, was muss das für die Esskultur der kleinen Künstler und Beamten und gar des lieben Volkes bedeuten? Wir stecken in der gastrosophischen Klemme, die im Laufe der Jahrhunderte zur Kluft, zum Abgrund gewachsen ist. Dieser hat das Prädikat Jean-Pauls zum Stempel erhoben, zu schlagen unter nahezu alle Zeiten und Sitten und deren Häupter seitdem. Betroffen von solch trübem Rückblick betrachten wir die Tischverhältnisse in diesem unserem Lande. Nein, wir denken nicht an unser Oberhaupt. Wir bleiben ganz allgemein bei all den Brüdern und Schwestern, die vor kurzem erst zusammenströmten und sich als Volk erkannten. Was ist geschehen? Wir befinden uns in einer Situation, die ebenfalls zu einem Besuch bei Bruder und Schwester einlädt, und die Stimmungen infolge dieser Begegnung schwanken zwischen Vereinigung und Konfrontation. Rolf Schneider meinte gar, der Stimme einer DDR-Besucherin, die sich über das vielfältige westdeutsche Salatangebot empörte, ein erstes Sandkorn für die positive Reibung der verschiedenen Kulturen entnehmen zu können. Trotz aller Euphemismen kann ein aufmerksamer Betrachter auf beiden Seiten das Prädikat Jean-Pauls bestätigt finden. Im offensichtlich gastrosophischen Verfall der DDR wird der Gast platziert und abgespeist in tristem und rein funktionalem Dekor. Dauerberieselt von quälender Musak, misshandelt und sitzen gelassen vom König, Kellner, vergeht jeder Appetit und damit auch die kleinste Chance kulinarischen Vergnügens. Der große Bruder dagegen fällt auf in der frugalen Übertriebenheit, mit der er die grassierende Saturiertheit des Westens zu dekorieren sucht. In seinen schlemmenden Momenten bricht sich eine archaische Motorikbahn und stemmt für die Zeit des Mahls alle funktionalistischen Schlankheitsdogmen und abstrakten Ernährungsängste unserer Hochleistungsgesellschaft beiseite. Gourmets und Völler vereinen sich zum demonstrativen Gelage materieller Maßlosigkeit, zur protzenden Vorführung und anschließendem Verzehr dessen, was unsere Kultur zu bieten hat. Hier prallen zwei Esskulturen aufeinander, angesichts derer man keinerlei Zweifel bezüglich ihrer gegenseitigen Befruchtung haben kann. Steakhouse und McDonald versus Mitropa ist eine Konfrontation, die mit Delikatesse nichts gemein hat. Überall herrscht die Abfertigungsmechanik des Imbisses mit seiner Konservenkultur, während im Westen das favorisierte Prinzip der Reizveredelung die Monotonie versüßt, begnügt man sich in der DDR mit der pragmatischen Schlichtheit einer Futterkrippe, der Versorgungseinrichtung. Allenthalben geht es um Funktionalität. Auch die Gastrosophie spiegelt unsere Maschinenästhetik. Idealisiert die westliche Hochleistungsgesellschaft den schlanken, durchtrainierten Körper, für den Essen Speed ist, so hält die schwerfällige Maschinerie des Ostens sich mit eintönigem Fraß im Trott. Ob tellergroße Steaks und Ketchup verschmierte Whopper oder Würzfleisch auf Kotelett, sie fressen entsetzlich. Die Tischrede über den Zerfall seiner Sitten ist so alt wie dieser selbst und zudem Plagiat gesamtgesellschaftlicher Abwertungen in solcher Ausrichtung. Ihr haftet daher unweigerlich ein anachronistischer Zug an und sie provoziert die Anmerkung, dass die menschliche Kultur gewissermaßen untrennbar von ihrem eigenen Verfall ist. ja gerade in diesem Potenzial ihre Virulenz behält, gleichsam im Faulen reift und sich veredelt. Schon Friedrich Nietzsche meinte, es spricht nichts gegen die Reife eines Geistes, dass er einige Würmer hat. Die Gesetzmäßigkeiten und Phänomene dieses Zerfallsprozesses, seine Halbwertszeiten und deren Rhythmus erstellen auch die Ordnung bei Tisch. So sehr die Erledigung der Mahlzeiten heutzutage in ein Nebenbei tendiert, spielt der Bereich des Essens eine ungebrochen große Rolle im Leben des Menschen. Die Kolonisierung seines Appetits ist grundsätzlich zum Scheitern verurteilt. Stefan Hart behauptet, das, was wir Ich genannt haben, funktioniert wie der Stoffwechsel. Wie kommt es zur defizitären Situation unserer Kulinarier? Es ist offensichtlich das Paradox einer kultivierten Verwilderung feststellbar. Ein Gemengelage aus Trieb und Genuss, aus Notwendigkeit und Ästhetik, aus Nahrung, deren Verpackung und Veranstaltung. Daraus ergibt sich die Frage, was der Mensch von der Mahlzeit mehr will als die physische Sättigung seines Leibes. Für die Betrachtung unserer kulinarischen Gewohnheiten muss man die existenziellen Aspekte des Essens hinter sich lassen. Denn die Geschichte des Geschmacks beginnt mit der Emanzipation vom Hunger. Betrachtet man die Begegnung von DDR und BRD, so fühlt man sich unwillkürlich erinnert an das infantile Gebrabbel des »Will auch haben«. Georg Büchner fasste diese menschlich, allzu menschliche Eigenart in den Vergleich vom Huhn im Topf des Bauern, das den gallischen Hahn verenden macht und der Revolution die Schwindsucht beschert. Im Gang der Geschichte verändern auch Hühner ihre Gestalt. Die tragende Bedeutung des Materiellen bleibt. Aus der deutsch-deutschen Konfrontation ergibt sich wenig Erhellendes über die unseren glattgespannten Tischdecken zugrunde liegende Struktur. Überall ist Hässliches und weniger Hässliches konstatierbar, ohne dass nationale Besonderheiten Erklärungen liefern. Der menschliche Appetit muss grundsätzlicher betrachtet werden, um seine Konstitution und deren Entstehung erkennbar zu machen. Die Verfassung unserer Sitzordnung und unseres Verhaltens bei Tisch ist das Produkt der individuellen und sozialen Entwicklung des Menschen. Mit dieser Einsicht im Gepäck wollen wir uns nun aufmachen zu einer Kundschaft in die weiten Landschaften des Appetits und dabei herauszufinden suchen, wo das Schwein im Menschen ist und wo der Mensch im Schwein. Am Anfang waren da ein Baum, ein Apfel, zwei Menschen und wohl auch eine Schlange. Die Menschen wollten essen und schon wurde es kompliziert, denn der Baum war nicht nur ein Baum, der Apfel nicht nur ein Apfel, die Menschen nicht irgendwelche, die Schlange auch mehr, als man normalerweise kennt und schließlich das Essbedürfnis keineswegs der gemeine Hunger, sondern Appetit. Also schon das Ereignis, mit dessen Folgen wir uns heute noch herumzuschlagen haben, hatte zu tun mit Geschmack. Der Biss in den Paradiesapfel, die Frucht vom Baum der Erkenntnis, war verführerisch inszeniert vom Teufel, vorgekostet und wohlformuliert weitergegeben von der Frau und gierig vollzogen vom Mann. Diese Tat hauchte dem grazilen Gliedermann das Bewusstsein ein, verriegelte das Paradies für ihn und schickte den so aufgeklärten Menschen auf die endlose Reise um die Welt, während der ihm nur der Drang und Trost weiteren Erkenntnisgenusses blieb, wie Heinrich von Kleist in seinem Marionettentheater weitsichtig schreibt. Die teuflische Verlockung der Erkenntnisfrucht, ihr werdet wissend sein wie Gott, treibt und belastet das menschliche Aufklärungsprojekt mit dem Unsterblichkeitsanspruch. Denn die erste eigenständige Tat des Menschen war getrieben von Gottes Anmaßung und wurde gestraft mit der Mühsal und Begrenztheit seines irdischen Daseins. Die Kehrseite der prometheischen Fortschrittsmedaille zeigt den Sisyphos. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde kehrst, von der du gekommen bist. Denn Erde bist du und zur Erde musst du zurück. Dieser höchst eigenmächtige Biss geschehen in der paradiesischen Frühzeit des menschlichen Daseins infolge zielsicheren Griffs nach der verbotenen Frucht, war wohl der erste Schritt des Schoßtiers des Schöpfers hinaus in die Welt und auf deren Beherrschung zu. Beteiligt an diesem Unterfangen waren der Teufel, die mütterlich verführerische Frau und der nicht Nein sagen könnende Mann. Voraussetzung der teuflischen Aktion aber war die typisch menschliche Veranlagung, das Verlangen. In jedem Biss, den der Mensch aus diesem Antrieb heraus tut, liegt das teuflische Versprechen auf Unsterblichkeit und der göttliche Fluch seines Todes. Denn es gab noch einen zweiten Baum im Garten Eden. Nun aber, dass er nicht seine Hand ausstrecke und auch von dem Baume des Lebens breche und ewig lebe, so schickte ihn Gott der Herr fort aus dem Garten Eden. So das erste Buch Mose, drittes Kapitel. Das Verlangen des Menschen wurde dann auch zu Gott und Schreckgespenst seines ver- und getriebenen Daseins. Es war und ist Grundlage der ungeheuren Produktivität des Menschen, die ihn sowohl erhebt als auch versklavt. Das Verlangen ist prinzipiell anarchistisch, unstillbar und in höchstem Maße egoistisch. Das heißt, so sehr es Sporn unserer rationellen Welt ist, ist der Geist, der ungebändigt immer vorwärts drängt, so Goethes Faust, ein Dorn im aufgeklärten Auge. Uns interessiert hier allerdings nur der gastrosophische Stellvertreter dieser zutiefst menschlichen Veranlagung, und das ist der Appetit. Von ihm ausgehend wollen wir uns den eingangs vorgestellten Tischsitten wieder annähern und zu verstehen suchen, was ein Wesenszug des Menschen, der die Vertreibung aus dem Paradies verursachte, in dessen Erdendasein anrichtete und wie die Heftigkeit dieses Verlangens zusammenhängt mit seinem Pendant, dem Ekel. Was andauert, trotz Vertreibung, ist die paradiesische Figurenkonstellation, denn zur Gemeinschaft von Bett und Tisch hat sich das weltliche Paar vor Gott verschworen. Wir finden deswegen auch hier den verführerischen Ratgeber, die vermittelnde Frau und den schlingenden Mann. Appetit ist, wie alle reinen Gelüste, eine teuflische Angelegenheit. Nach der Menschwerdung aus unbezwingbarem Appetit kommt auf den Einzelnen das Problem seiner sozialen Einbindung zu. Der Konflikt zwischen Individuum und Gesellschaft beginnt. Gerade im Schmecken, dem Sinn, in dem die nachhaltigste Berührung mit der Welt stattfindet, die Prüfung der Dinge, so Alfred Kolleritsch, erweist sich der Mensch als hochentwickelter Spezialist, auf dem das Schicksal der Einsamkeit lastet. Die Geschmacksnerven des Menschen sind nur im Mund lokalisiert und schließen in ihrer absolut autarken Funktion jegliche Wechselseitigkeit des Genusses aus. Im Essen ist der Körper einsam, stellt Gerd Mattenklott fest. In seiner Mechanik spiegelt der Geschmack die paradiesische Problematik. Wie der Apfel mit seinem Kerngehäuse erzeugt er sich immer wieder selbst und ist in dieser solipsistischen Unstillbarkeit unproduktiv, asozial und suchtbegünstigend. Die Reaktion der Gesellschaft auf diese gefährlichen Eigenarten sind neben der Verdrängung die mehr oder weniger kläglichen Versuche einer Kompensation mit geistiger Nahrung und einer Ausbalancierung mit Geselligkeit, woraus sich die unermessliche soziologische Bedeutung der Mahlzeit ergibt. Von allem, was den Menschen gemeinsam ist, ist das Gemeinsamste, dass sie essen und trinken müssen. Und gerade dieses ist eigentümlicherweise das Egoistischste, am unbedingtesten und unmittelbarsten auf das Individuum beschränkte, so Georg Simmel in seiner Soziologie der Mahlzeit. Die große Spannung des gemeinsamen Essens liegt also in der prinzipiellen Einsamkeit des einzelnen Essers. Die Feierlichkeit und Bedeutung des Gemeinschaftsessens entsteht aus der Beruhigung, dass die Essenden nicht einander essen werden, so Elias Canetti in Masse und Macht. Für ihn ist die Mahlzeit Teil des ganzen anarchischen Machtprozesses, der sich in der Verhaltensabfolge des Belauerns, Berührens, Ergreifens, Einverleibens und Ausscheidens spiegelt. Der Kot ist mit unserer ganzen Blutschuld beladen, er stinkt und schreit zum Himmel. Die Gemeinschaft der Essenden muss sich nicht gegen eine Bedrohung von außen verbinden. Der hartnäckige Störenfried des Sozialgefüges sitzt tief in jedem Einzelnen. In seinen Fragmenten einer Naturlehre kommt der Frühromantiker Novalis zu einer bemerkenswerten Ansicht des menschlichen Genusses. Je lebhafter das Zufressende widersteht, desto lebhafter wird die Flamme des Genussmoments sein. Notzucht ist der stärkste Genuss. Nicht vergessen werden darf der wichtigste Partner des Schmeckens, der Geruch. Denn der Mensch kommt nicht nur als Säugling, sondern auch als Riechling zur Welt. Die menschliche Identität beginnt im Schmecken und Riechen und bildet sich auf einem Geflecht von Geruchs- und Geschmackseindrücken, das unsere Erinnerung aufbewahrt. Aus dem frühkindlichen Bedürfnismuster des Alles oder Nichts differenziert sich dann in der Reifung der Geschmack zu der Balance aus Fäulnis und Verfeinerung. Schon Immanuel Kant kam zu der angewiderten Feststellung einer innigsten Einnehmung des Menschen durch den Geruch. Eine Eigenschaft, für deren individuelle Wirksamkeit wiederum zwei Kulturheroen Pate stehen. Während Friedrich von Schiller der Geruch faulender Äpfel zum Schreiben unabdingbar war, erlitt Goethe bei einem Besuch seines Dichterfreundes im Dunstkreis des schillernden Schreibtisches einen Ohnmachtsanfall. Die Welt der Emanationen, der Wesen und Dinge liegt offensichtlich vor der Erscheinungen. In solch schlagenden Wirkungen lassen sich die Gründe erkennen, die zur Diffamierung dieser Nahsinne beitrugen. Sigmund Freud lokalisiert die grundsätzliche Benachteiligung des Geruchs gegenüber dem Fernsinn des Auges in der phylogenetischen Aufdeckung der menschlichen Scham, das heißt in seiner Aufrichtung zum Zweibeiner. Diese Entwicklung begünstigte eindeutig die visuelle Wahrnehmung der interessantesten Körperpartien des Menschen. Zur Verdrängung des Geruchs kam es nach Ansicht Freuds durch die Erkenntnis, mit der sich der aufgeklärte Mensch nicht gerne konfrontiert sieht. Inter urinas et feces nascimur. Wir werden zwischen Urin und Fäkalien geboren. Zur groß angelegten Kampagne gegen die niederen Sinne kommt es zu Beginn der Aufklärung. Die Nase wird in den Winterschlaf geschickt und die unaufhaltsame Karriere des der Erkenntnis dienenden kalten Auges beginnt. Aude sapere, wage zu schmecken. Der mit der Aufklärung einsetzenden, umfassenden Desodorierung der Sinnlichkeit liegt das appetitive Extrem zugrunde, dessen Hybris uns gerade heute in Atem hält. Der Vormarsch von Ekel und Gier dauert an und diktiert mehr oder weniger offen die Regulierungen des menschlichen Appetits. Der Verhaltenskatalog bei Tisch und dessen Speisekarte sind gefasst in eine Programmatik, die zwangshaft das Kontrollfeld der Vernunft markiert. Gerade dadurch werden die ausgesperrten Gefährdungen der Essensordnung als deren Struktur installiert. Für Ulrich Rolf ersteht die Küche aphroditengleich aus dem Flüssigen und Aufgelösten und besitzt hier ihren engen Anschluss an die Mythen des Wassers und des Weiblichen, Milch und Blut. Am Nullpunkt der Gastrosophie steht der Ekel. Eine Behauptung, für deren Untersuchung Peter Greenaway in seinem Film »Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber« ein fantastisches Laboratorium schafft. Die Dreieinigkeit von Küche, Kirche und Hölle. Hier treffen wir das Ensemble des paradiesischen Anfangs in seinem Endstadium wieder. Ein pervers gieriger Mann, eine verbindlich geschmackvolle Frau, einen Raum der Erkenntnis und dessen frugale Sensationen und schließlich den jeglichen Appetit verführenden teuflischen Koch. Als Chef de la Cuisine ist er Beichtvater und Höllenmeister zugleich, der, wie schon in der Bibel, der Frau näher steht als dem tump schlingenden Mann. Greenaway führt eine drastische Schlemmerfahrt auf der Achterbahn des Ekels und der Gier unserer Zeit vor, die dekoriert ist mit feinster Zitaterie. Es gibt keine Liebe mehr. Die Frau und der Liebhaber treiben Stellungsspiele in berstend gefüllten Vorratskammern und der sadistische Dieb ist impotent. Es gibt nichts Reines und Heiliges mehr. Dem singenden Engel wird brachial der Saft abgedreht und der tölpelhafte Liebhaber wird in Jesus-Pose mit seinen Büchern vollgestopft und erdrosselt. Der Aufstieg des Feinschmeckers zum Himmel. Das Ende ist ein jüngstes Gericht ohne offizielles Personal und ohne Verhandlung. Anwesend sind der angeklagte Mann, der Dieb, seine klagende Frau, die personifizierte Versammlung seiner Schuld und der ewig assistierende Koch. Der Mann bekommt die letzte und besonders drastische Frucht vom Baum der Erkenntnis aufgetischt, den gebackenen und garnierten Liebhaber. Diese Mahlzeit ist sein Henkersmahl, das ihn als vereinsamten Kannibalen vorführt. Im Angesicht der Wahrheit verschlägt es dem Dieb die Gier und er erbricht sich. Mit dieser Erfahrung des Ekels schickt ihn seine Frau endgültig ins Jenseits und der Koch räumt ab. Wer nicht schmecken will, kommt in die Hölle. Zwischen den Gebirgen von Ekel und Gier dehnt sich das weite Land des Geschmacks, so Ulrich Raulf. Aufgrund verschiedener klimatischer Bedingungen ist das eine Steppe, siehe Metropa, oder eine vielfältig und eisig flirrende Parklandschaft, siehe McDonald's bis Haute-Volée-Anstalt. Von den Gipfeln sieht man das Land nur noch verschwommen. Klar zu erkennen und greifbar nah erscheint die jeweils gegenüberliegende Bergspitze. In solch einsame Höhen verirrt sich der Durchschnittsesser nur selten. Der aktuelle Mittelwert unserer Geschmackszonen zeigt sich im Symptom der Leitkultur, die mit ihrem plakativen Geschmacksverlust die Regale unserer Versorgungseinrichtungen zu durchsetzen beginnt. Im verführerischen Reklamegeplapper vermischen sich jetzt die Rufe der Sirenen und Laokoons. Die daran knüpfende Schizophrenie unseres Essverhaltens spiegelt sich in den Extremen des Frustfraßes und der Magersucht, zwischen denen die Diätkultur ihre banalen Stilblüten treibt. Genuss ist vertrieben in die abstrakten Schonungen des im Nachhinein und im Voraus. Der Leckerschmecker ist zum Kostverächter geschrumpft, der sich mit den Kastraten ehemaliger Lebensmittel, der Schon- und Leichtkost, dem Sicherheits- und Optimierungsstress unserer Welt anzupassen sucht. Wer sich gehen lässt, das heißt, wer es sich schmecken lässt, riskiert Leib, Geist und Gut. Das Allheilmittel unmittelbaren Verzichts kultiviert ein groteskes Disziplinarium, dem der Seitensprung zum Zwang wird. Im Moloch der Konserve wird die Sinnlichkeit zur Makulatur. Es entsteht eine Gemeinschaft bunter Büchsen, deren Faderinhalt der immer gleiche ist. Zum Schluss ein Märchen, das hier leider bar jeder rhetorischen Opulenz skizziert werden muss. Es geht, natürlich, um Essen. Und die Szenerie ist gespenstisch. Die Figuren sind der König und der Koch. Es heißt das Maulbeeromelett. Der König, der alle Macht und Schätze der Welt sein eigen nennt, will vom Koch genau das Maulbeeromelett, das ihm einst als Kind nach wilder Flucht und am Ende seiner Kräfte ein altes Mütterchen vorsetzte und das ihm wie göttliche Labsal mundete. Der Koch zeigt seine große Weisheit, indem er vor dieser Aufgabe passt. Er kenne zwar alle Zutaten und Zubereitungsvorschriften, aber der einmalige Geschmack des vergangenen Omeletts war Ergebnis der damaligen Situation des Essenden. Deren Würze herzustellen sei er außerstande. Der Koch wird entlassen. Der König sucht weiter nach dem guten Geschmack. Wie man sieht, trägt das Märchen etwas zur Rehabilitierung des teuflischen Kochs bei. Er ist hier vor allem weise. Aber bei so einem König kommt jeder Teufel zu spät. Da ist der Baum der Erkenntnis ein Opfer des Waldsterbens geworden. Die Schlauen werden sagen, dass das Märchen hinkt. Und sie haben recht, denn die Schlauen haben immer recht. Aber, und das ist ihr Problem, die Geschichte hat viele Beine, an denen wir nicht weiter grabbeln wollen. Wir Dummen gehen jetzt, da uns keine Mauern mehr hindern, an den Schnellimbissen, den Metropas und den Feinschmeckerlokalen vorbei und suchen die Speisekarten ab nach dem Maulbeeromelett. Nichts kann uns mehr halten, nichts kann uns mehr schmecken. Und wir gehen und gehen Tag und Nacht durch den finsteren Wald bis ans Ende unserer Kräfte. Und kommen schließlich an ein kleines Häuschen in dem ein altes Mütterchen am Herd steht und kocht und kocht und kocht. Spurensicherungen im Dickicht des Geschmacks. Ein Radio-Essay von Frank Schüre. Der Sprecher war Christian Brückner. Am kommenden Sonntag bringen wir im Essay-Programm auf Radio Bremen 2 kulturell den Beitrag Aufbruch und Verborgenheit. Kyra Stromberg über die neue Gesamtausgabe der erzählenden Prosa und der Tagebücher Virginia Woolfs. Thank you. 22 Uhr, Radio Bremen mit Nachrichten. In Frankfurt sind am Abend 3 der 8 deutschen Geiseln eingetroffen, deren Freilassung der Irak zugesagt hatte. Einer der Freigelassenen warf der Bundesregierung bei seiner Ankunft vor, in der Geiselfrage nicht genug getan zu haben. Die 3 Männer waren gestern zunächst von Bagdad nach Amman geflogen worden. Von dort reisten sie über Istanbul weiter nach Frankfurt. Der ehemalige britische Premierminister Heath hat in Bagdad die Freilassung alter und kranker britischer Geiseln erreicht. Über die genaue Zahl wurde nichts bekannt. Ein amerikanisches Kriegsschiff hat einen irakischen Frachter im Persischen Golf mit Warnschüssen vor den Bug gestoppt. Ein Sprecher der US-Marine teilte in Saudi-Arabien mit, die Besatzung des Frachtschiffes habe zuvor einen Funkbefehl zum Anhalten missachtet. Nach dem erzwungenen Stopp sei der Frachter durchsucht worden. Der Kapitän habe dabei erklärt, er wolle in den Irak zurückkehren. Nachdem die US-Soldaten von Bord gegangen seien, habe er jedoch wieder Kurs in die entgegengesetzte Richtung genommen. Der Frachter wurde nun von der US-Marine verfolgt. Auch eine italienische Fregatte sei daran beteiligt. Die US-Streitkräfte wollen nach Informationen der Münchner Abendzeitung neue Atomwaffen in der Bundesrepublik stationieren. Dem Zeitungsbericht zufolge sollen die US-Kampfflugzeuge in der Bundesrepublik Waffen aus Sprengköpfen von Pershing